Hello, hello, hello, my dear friends. Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Shall we keep going on the gospel of mercy and the gospel of grace? Sollen wir mit dem Evangelium der Barmherzigkeit und Gnade weitermachen? So, there is another thing that the gospel of mercy does to you. Das Evangelium der Barmherzigkeit macht mit dir noch etwas anderes. So, which is very, very dangerous too. Was auch sehr, sehr gefährlich ist. It causes us to be judgmental and religious. Es führt dazu, dass wir verurteilend und religiös sind. You know, people who live from mercy to mercy, that means from forgiveness to forgiveness. Menschen, die von Gnade zu Gnade leben, also von Vergebung zu Vergebung. Mostly in my experience, they become very judgmental and very religious people. Werden nach meiner Erfahrung meistens sehr urteilende und religiöse Menschen. And I will explain to you why. Und ich erkläre dir warum. Because the ones who are especially trying very hard to not sin. Weil die Leute, die sich sehr fest bemühen, nicht zu sündigen, they get some victories. Erringen einige Siege. Mostly these victories are in front of the eyes of the people. Meistens sind es Siege vor den Augen der Menschen. And nobody sees their secret life. Und niemand sieht ihr verborgenes Leben. So in public, they look like they're very victorious Christians. In der Öffentlichkeit macht es den Anschein, als ob sie sehr siegreiche Christen wären. But in the hidden life, their lives are a mess. Aber in ihrem verborgenen Leben ist ihr Leben ein Chaos. But because they believe that's the right way to live life, weil sie glauben, dass dies die richtige Art ist zu leben, what do they do? Was machen sie? They now become so judgmental towards other people. Sie werden nun so verurteilend anderen Menschen gegenüber. Towards the weaker ones who can't get as victorious as they have become. Den Schwächeren gegenüber, die nicht so siegreich wie sie werden können. They are constantly pointing the fingers at others. Sie zeigen dauernd mit dem Finger auf andere. Their trust is not in God and the cross, but it's in their own effort. Ihr Vertrauen ist nicht in Gott und in das Kreuz, aber in ihre eigene Anstrengung. So every time they make a little progress in their effort, jedes Mal, wenn sie in ihren Anstrengungen einen kleinen Fortschritt machen, they actually become very proud, werden sie sogar sehr stolz. And very, very judgmental. Und sehr, sehr verurteilend. They basically tell the Christian brothers, just better get your act together, you know? Im Grunde genommen sagen sie ihren Geschwistern Christus, reiß dich zusammen. That's not what God wants you to do, so stop it. Das will Gott nicht, also hör damit auf. So what happened? Was passiert? The other Christians try so hard to become as good as they are. Die anderen Christen versuchen so sehr, so gut wie du zu werden. Live by standard that not even God said, but men said. Leben nach Normen, die nicht Gott, sondern Menschen gesagt haben. Now the harder the work, jetzt, je härter sie arbeiten, the better they look in front of the other people. Desto besser stehen sie vor den anderen Leuten da. So now they become Pharisees too. Jetzt werden sie auch zu Pharisäern. And judgmental and religious. Verurteilend und religiös. Because they think that everything that has to do with self-righteousness, that has to do with righteousness, has to do with their effort. Denn sie denken, dass alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, mit ihren Anstrengungen zu tun hat. So what happens? Was passiert? They do whatever they can to get righteous. Sie machen, was immer sie können, um gerecht zu werden. So what happens if you happen to be a much weaker person than they are? Was passiert, wenn du eine viel schwächere Person bist, als sie es sind? Because maybe you had a terrible background. Vielleicht hast du einen schlimmen Hintergrund. Maybe you've been rejected as a child. Vielleicht wurdest du als Kind abgelehnt. Maybe you've been abused. Vielleicht wurdest du missbraucht. And now you're all messed up. Jetzt bist du total durcheinander. And you can't be as victorious as the other brothers and sisters. Du kannst nicht so siegreich sein wie deine Brüder und Schwestern. So what's gonna happen? Was passiert? You will now become the victim of their judgment, the criticism. Du wirst das Opfer ihrer Verurteilung, ihrer Kritik. You feel you're not as righteous as they are. Du fühlst, dass du nicht so gerecht bist, wie sie es sind. So now you put much more effort into the all to become right. Jetzt strengst du dich noch mehr an, um auch so gerecht zu werden, wie sie es sind. And as you put a lot of effort in front of the people, you look now better. Während du dich noch mehr anstrengst, schaust du vor den Menschen besser aus. Nothing changed inside of you. Aber nichts hat sich in deinem Inneren verändert. Now, because you've made some progress, weil du nun einige Fortschritte gemacht hast, now you also become judgmental and critical. Wirst du jetzt auch verurteilend und kritisierend. And this becomes so dangerous. Und das wird so gefährlich. But Paul tells us that we must not boast. We before Jesus. Paulus sagt uns, dass wir uns nicht vor Jesus rühmen dürfen. God has chosen the weak. Gott hat die Schwachen ausgewählt. He has chosen the rejected. Er hat die Ausgestoßenen gewählt. In 1 Corinthians 1, it tells us this. Das steht in 1. Korinther 1. So that no flesh may boast in the presence of the Lord. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. So in the gospel of grace, Jesus gets all the boasting. Im Evangelium der Gnade bekommt Jesus allen Ruhm. He started it. Er hat es begonnen. He's working it out. Er kümmert sich darum. And he completed it. Und er hat es abgeschlossen. Now, suddenly, I can only give him the glory. Nun, plötzlich kann ich nur ihm die Ehre geben. So flee from the gospel of mercy. Fliehe vor dem Evangelium der Barmherzigkeit. Don't become judgmental or critical of people who are not as strong as you are. Werde nicht verurteilend, kritisierend den Menschen gegenüber, die nicht so stark wie du sind. Always remind yourself. Erinnere dich immer daran. It's all grace. Es ist alles Gnade. His divine ability. Seine göttliche Fähigkeit. Lifts us beyond our natural circumstances. Hebt uns über alle unsere natürlichen Umstände hinaus. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.